und Fach ist. Ursula Welter aus Brüssel. Und am Telefon ist Graham Watson, der Vorsitzende der Fraktion der Liberalen im Europäischen Parlament. Guten Morgen. Schönen guten Morgen. Herr Watson, sein oder nicht sein, sind Sie für oder gegen eine zweite Amtszeit des Kommissionspräsidenten Barroso? Ich bin persönlich nicht gegen, aber ich muss sagen, es gibt eine große Opposition an Herrn Barroso im Parlament im Moment. Wenn es heute eine Abstimmung geben wäre, gäbe es meiner Meinung nach keine Mehrheit. Und das ist vielleicht auch, weil die EVP, die Europäischen Volkspartei, seine Partei, keine Arbeit über das letzte Jahr gemacht hat, um eine Unterstützung für Barroso zu kriegen. Jetzt habe ich Ihre Position nicht verstanden. Würden Sie zustimmen? Würde Ihre Fraktion zustimmen oder nicht? Meine Fraktion hat das noch nicht übersprochen. Wir werden dies nächste Woche tun. Aber was ich hier finde, ist, dass was aus Brüssel gekommen ist, ist die gemeinste Vertrauensabstimmung der EU-Geschichte. Das heißt, gemein für Herrn Barroso, weil das Rat gesagt hat, ja, das Parlament kann abstimmen, aber dann sicher wissen die, dass diese Abstimmung nur nach der Sommerpause entsteht. Und ich finde, dass der Kommissionspräsident das Spielzeug der Götter geworden ist. Merkel und Sarkozy wollen, er tanzt zu ihrem Lieder und dann unterstützen ihn nicht. Er brauchte eine klare Unterstützung von diesem Gipfel und das hätte er nie nur gekommen, wenn es eine juristische Unterstützungsposition für ihn gegeben hätte. Herr Watson, Sie ärgert das Verfahren hörbar, aber geht es nicht um die Person? Muss man sich nicht klar positionieren, sagen, entweder passt mir seine Amtsführung oder sie passt mir nicht? Ja, es geht um die Person und ich sage Ihnen, ich glaube, in meiner Fraktion gibt es im Moment keine Mehrheit für Herrn Barroso. Fühlen Sie sich als Liberaler in Begleitung von Sozialisten und Grünen wohl? Ja, ich fühle mich als Liberaler sehr wohl und als Liberaler in der europäischen Politik. Aber ich glaube, es gibt einen großen Mangel an Führung in der europäischen Politik im Moment. Und besonders, weil die größte Partei, die Europäische Volkspartei, eigentlich keine Koalition für Herrn Barroso oder auch für eine andere Kandidat aufgebaut hat. Das hätten die schon letztes Jahr anfangen sollen. Jetzt haben sie sehr, sehr wenig Zeit. Wenn sie eine Bestätigung von Herrn Barroso vor der Sommerpause wollen, haben sie sehr, sehr wenig Zeit, das zu organisieren. Sollte sich Herr Barroso zur Not auch mit den Stimmen von Rechts- oder Linksradikalen wählen lassen? Ach, ich weiß nicht, was er da will. Ich glaube, er hätte es lieber, Stimmen aus der Mainstream-Partys zu bekommen. Und ich glaube, es sind einige, Jean-Claude Juncker und Wilfried Martens darunter, die das schon gesehen haben, die schon nach der Wahl fürs Europaparlament gesagt haben, hier brauchen wir in dieser neuen Lage, wo es so viele Rechtsextreme und Antieuropäer im Europäischen Parlament gibt, hier brauchen wir eine große Koalition, das heißt EVP, Sozialisten und Liberale. Aber die haben bis jetzt keine Stufen gemacht, sowas zu kriegen. Was müsste Herr Barroso im Parlament tun oder sagen, um diese große Koalition zustande zu bekommen? Ich weiß nicht, ob er etwas Besonderes tun oder sagen muss. Alle wollen das, oder mindestens sagen wir, die Sozialisten wollen, dass er sich mehr sozial angibt, dass er sagt, ja, ich werde eine europäische soziale Politik treiben. Andere sagen, ja, er sollte mehr Umweltpolitik machen. In der Tat muss der Kommissionspräsident auch eine gewisse Bewegungsfreiheit haben. Er arbeitet immer noch und immer innerhalb einem Framework, das von Rat und Parlament bestimmt wird. Mhm. Graham Watson ist der Vorsitzende der liberalen Fraktion im Europäischen Parlament. Herr Watson, welches Zuckerbrot benötigen die Iren für eine Zustimmung zum Lissabon-Vertrag? Ich glaube, was die Iren jetzt gekriegt haben, sollte reichen. Das heißt, es gibt schon in Irland jetzt eine Mehrheit für ein Ja-Abstimmung an Lissabon. Das hat es früher nicht gegeben. Es gibt hat jetzt eine sehr große nationale Debatte gegeben und diese Garantien sind jetzt, glaube ich, genug, um Irland zu überzwingen, für diesen Vertrag abzustimmen. Wobei noch gestritten wird, ob das ein Protokoll oder eine Erklärung sein wird, also das ist etwas verästelt noch. Aber im Prinzip, wenn man sich die Garantien mal überlegt, Neutralität, Steuer, Verbot der Abtreibung, wie viel extra Würste verträgt die Europäische Union? Doch, ich meine, das Protokoll, das ist nur, wenn Sie wollen, eine Erklärung von das, was schon im Vertrag steht. Das ist nicht mehr als eine solche Erklärung, um das irische Volk klar zu machen, diesen Vertrag ist keine Gefahr für die irische Gesellschaft. Das Problem, meiner Meinung nach, für diesen Vertrag ist, dass es immer noch nicht in der Tschechei oder in Polen eine klare Position gibt. Die Präsidenten dieser Länder haben es nicht unterschrieben. Und wenn es an zum Beispiel Herrn Václav Klaus gelingt, seiner Firma bis Juni nächstes Jahres nicht zu unterschreiben, dann könnte es zu neuen Krach in Großbritannien kommen, wenn Herr Cameron an der Macht käme. Ja, und diese Verfahrentricks jetzt mit Protokollerklärung vor oder nach der Abstimmung in Irland, spricht daraus nicht einmal mehr die Angst der Regierenden vor den EU-Bürgern? Immer noch. Ich habe schon gesagt, es gibt im Moment wirklich keine sehr klare Führung in der EU, weil unsere nationale Regierungen Furcht haben vor ihrer Völker über diese Sachen. Herr Watson, ein weiteres Thema in Brüssel ist die Finanzmarktaufsicht. Es soll jetzt ein neuer Kontrollrat für Bankenrisiken gebildet werden und 3 Aufsichtsbehörden. Die Mitgliedstaaten bleiben aber hauptverantwortlich. Kann das funktionieren, solange die Mitgliedstaaten das letzte Wort haben? Es kann funktionieren. Ich finde es gut, dass Europa und die USA sich dafür entschieden haben, alle Finanzprodukte zu überwachen. Das wird das Risiko für zukünftige Krisen verringern. Aber wenn man so viele Übersichtsbehörde, Aufsichtsbehörde hat, gibt es auch gewisse Schwierigkeiten. Was wir hier versuchen, ist allmählich unsere nationalen Behörden zusammenzubringen, um eine europäische Behörde zu schaffen. Nur das geht wirklich sehr, sehr langsam. Und Schwachpunkt des Konzepts ist, dass es immer noch eine Vielzahl von verschiedenen Aufsichtsbehörden gibt, jede mit ihrem eigenen Management Board. Das ist ein Traum für die Jobs schaffen wollen. Graham Watson, der Vorsitzende der liberalen Fraktion im Europäischen Parlament. Dankeschön für das Gespräch und auf Wiederhören. Recht herzlich Dank. Nachhören und demnächst nachlesen können Sie dieses Interview unter dradio.de. Die Zeit, es wird 7:28 Uhr, 2 Minuten vor 7:30 Uhr.